Bayern 2 präsentiert IQ, Wissenschaft und Forschung. Immer werktags ab 18 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Caution. A virus has been detected. Oh, jetzt hat er ein Virus gefunden. Marco, ein Abiturient im schwäbischen Filderstadt, lässt ein Schutzprogramm, einen Virenscanner, die Festplatte seines PCs durchsuchen. Das Programm wird fündig, ein Virus. Das heißt, eigentlich ist es eher eine Art bösartiger Wolperdinger. Schadsoftware nämlich ist heutzutage meist eine Kombination aus allen möglichen digitalen Gemeinheiten. Ein bisschen Virus, ein bisschen Wurm, ein bisschen trojanisches Pferd. Zu dem, was Marcos Virenscanner entdeckt hat, liefert das Programm gleich einige Informationen, wie die Schadsoftware heißt und welches Unheil sie anrichten kann. Ich habe keine Ahnung, wie der da drauf kommen ist. Begonnen hat die digitale Plage in den Anfangsjahren des Homecomputers. 1982 wollte der US-amerikanische Student Rich Scranter seinen Freunden zeigen, was er am Rechner so alles drauf hatte. Und deshalb schrieb er ein kleines Programm, das sich automatisch installierte, wenn man einen Computer startete und eine Diskette mit dem Programm dabei im Laufwerk steckte. Über weitergegebene Disketten verbreitete sich der Virus, sonst richtete er kein Unheil an. Eigentlich war es mehr ein Scherz als ein Schadprogramm. Wie auch die anderen Viren, die in den Anfangsjahren von ähnlichen Witzbolden wie Rich Scranter entwickelt wurden, mehr oder minder lustig und harmlos waren. Da gab es beispielsweise den Yankee-Virus. Der hieß so, weil er den Yankee-Doodle auf befallenen Systemen spielte. Und den Herbstlaubvirus. Der ließ die Buchstaben auf dem Bildschirm an dessen unteren Rand fallen, so wie es der Herbst mit den Blättern macht. Oder den Stoned. Der meldete sich mit Your PC is stoned. Legalize Marihuana. Zehn Jahre später lachte niemand mehr über Schadsoftware. 1992 sorgte der Michelangelo-Virus für Angst und Schrecken unter den PC-Nutzern. Der überschrieb pünktlich zum Geburtstag seines Namenspatrons am 6. März wichtige Systemdateien. Auch Spaß war ernst geworden. Zu einer wahren Epidemie wurde das digitale Ungeziefer aber erst durch das Internet. Ein neuer Schädling tauchte aus dem Cyberspace auf, der Wurm. Würmer werden meist per Mail-Anhang verschickt, per Mausklick befallen sie den PC des Empfängers. Am bekanntesten ist der I Love You-Wurm des Jahres 2000, benannt nach der Betreffzeile der Mail, mit der er sich verbreitete. Dieser Betreffzeile konnten ungezählte Mail-Empfänger nicht widerstehen. Ein Computerwurm verschickt sich zum Beispiel wie I Love You selbstständig per E-Mail, ohne andere Programme dazu zu benötigen. So Raimund Gennes vom IT-Sicherheitsunternehmen Trend Micro. Dauerte es bei den Viren der Anfangsjahre oft Monate, bis sie sich über den engeren Bekanntenkreis ihres Entwicklers hinaus verbreitet hatten, so infizieren Würmer binnen Stunden Computer auf dem ganzen Globus. Im Rechenzentrum des finnischen Antivirenunternehmens F-Secure hängt eine digitale Landkarte. Gelbe Punkte darauf zeigen an, wo ein neuer Schädling auftaucht. At about midnight last night, Helsinki time, a new worm started being spammed through email. Right around midnight, you'll see a huge explosion of detections all around the world. Gestern gegen Mitternacht Ortszeit Helsinki begann ein neuer Wurm sich per Spam-Mail zu verbreiten. Auf dieser Weltkarte ist markiert, wo er zu welchem Zeitpunkt entdeckt wurde. Man sieht sehr schön, gegen Mitternacht begann die Epidemie und gegen 7.45 Uhr kam sie zum Stillstand. Aber bis dahin hatte sich der Wurm schon sehr weit verbreitet. But as you can see, the reach was far. Über Nacht hat der Wurm die Weltkarte gelb eingefärbt. Die Epidemie hat sich mit Internetgeschwindigkeit ausgebreitet. Aber nicht nur das digitale Ungeziefer selbst nutzt das Netz, sondern auch seine Entwickler. Im Web finden sich unzählige Anleitungen zur Viren-, Wurm- und Trojaner-Programmierung. Ein relativ harmloses Beispiel von der Videoplattform YouTube. Schritt für Schritt wird angehenden Hackern am Computerbildschirm erklärt, wie man sich ein Schadprogramm am heimischen PC zusammenklickt. Quasi ein Lehrfilm, Virenschreiben für Anfänger. Hey guys, in this tutorial I'm going to teach you how to create a fake virus and... Hallo Jungs, dies ist eine Anleitung, die euch zeigt, wie man einen Scherzvirus schreibt. Dieser Virus schaltet nur den Computer aus, also es ist nichts Gefährliches. Space dash S space dash T. Das ist ganz hübsch, wenn ihr euren Freunden mal einen Streich spielen wollt. Macht keine allzu schlimmen Sachen damit und viel Spaß. So, this could be used for playing pranks on your friends. Just don't do anything too harmful with it and have fun. Auch digitale Scherze allerdings können sehr viel Unheil anrichten, wenn sie sich epidemisch über das Internet ausbreiten. Dann werden Teile des Netzes überlastet und die Computernutzer sind damit beschäftigt, das Ungeziefer wieder von der Platte zu putzen, anstatt zu arbeiten. Klaus Lenzen von Cisco, dem Konzern, der einen Großteil der Infrastruktur des Internets liefert. Wir haben gesehen, dass sehr, sehr viele Angriffe stattgefunden haben. Viren und Würmer waren unterwegs, die sehr große Schäden angerichtet haben. Das waren aber alles Kollateralschäden. Das war im Prinzip Spielerei. Diese Viren und Würmer hatten keine Schadfunktion. Das heißt, die Schäden, die entstanden sind, sind nur aufgrund von Ausfall, Netzwerkkomponenten, aufgrund von Produktivitätsausfall und so weiter entstanden, aber nie aufgrund der Tatsache, dass der Schädling selber eine Festplatte gelöscht hat oder dass der Schädling selber irgendwelche Daten manipuliert oder verändert hat. Mittlerweile allerdings sind die meisten Hacker keine absonderlichen Computerfreaks mehr, sondern Kriminelle, die Geld sehen wollen. Ja, eindeutig. Früher waren es oft verklärte Idealisten oder politisch motiviert und jetzt ist fast zu 90% reines Geldmachen. So Rolf Schulz vom CERT, vom Internet-Notfall-Team der Firma Global Network Security. Mit Schadprogrammen Geld machen lässt sich, wenn sie die infizierten Rechner in Zombies oder Bots verwandeln, in Computer, die über das Internet, ohne dass der Anwender das merkt, ferngesteuert werden können. In seinem Sicherheitsbericht blickt Graham Cluley von der Firma Sophos auf die Situation des Jahres 2006 zurück. If you look at the viruses and the email, unter den Schadprogrammen, die per E-Mail verschickt wurden, ging die größte Gefahr von einer Schädlingsfamilie namens MITRE aus. Davon gibt es viele hundert Varianten. Die verwandeln infizierte Rechner in ferngesteuerte Roboter, in Zombie-Computer, die dann für Attacken auf andere Rechner missbraucht werden oder zum Versenden von Werbemüll. Send spam from your computer. Wenn Zombie-Armeen oder Botnetze andere Rechner im Internet attackieren, dann überschütten sie sie derart mit unsinnigen Anfragen, dass die Angegriffenen unter dieser Last zusammenbrechen. Sie verweigern dann die Dienste, die sie eigentlich erbringen sollen. DOS, Denial of Service nennt man das in der Fachsprache. Armin Barnitzke, der Sicherheitsexperte der Computerzeitung in Leinfelden-Echterdingen. Das machen die Botnetzbetreiber nicht aus Spaß an der Freude, sondern die vermieten ihre Netze an zum Beispiel organisierte Kriminelle, die damit Webfirmen, zum Beispiel Online-Spielcasinos erpressen. Die werden dann einmal lahmgelegt, dann bekommen die einen Anruf oder eine nette E-Mail. Wenn du möchtest, dass das aufhörst, bezahl uns $100,000. So, sonst geht es weiter und tatsächlich ist es wohl so, dass da auch schon über Tage hinweg entsprechende Webangebote lahmgelegt wurden. Ein anderes lukratives Einsatzgebiet für Zombies ist der Versand von Spam, von Reklamemüll. Für die, die mit lästiger Werbung die Posteingangsfächer von Millionen von Computernutzern zuschütten wollen, bringen Botnetze erhebliche Vorteile mit sich. Sie bleiben meist unentdeckt, denn der Spam wird ja nicht von ihnen selbst, sondern von arglosen Surfern verschickt. Und außerdem können die Empfänger sich nur schwer dagegen wehren. Die Absenderadresse eines zentralen Massenmailers könnte der Empfänger leicht blockieren, aber diejenigen von mehreren hundert Zombies, Für Spam- und DOS-Attacken ist im Internet ein richtiger Markt entstanden. Nach Angaben der Firma G-Data Software kostet derzeit der Versand von 20 Millionen Werbemails 350 Euro. Eine DOS-Attacke, die beispielsweise den Webauftritt eines lästigen Konkurrenten lahmlegt, ist für 70 Euro pro Tag zu haben. Und auch die Programme, die die PCs von harmlosen Surfern in Spam-Schleudern verwandeln, werden über das Internet feilgeboten. Noch einmal Rolf Schulz. Es gibt sehr viele Webseiten, die Services anbieten, sehr viele Chatrooms, wo man auch solche Dienste aufkaufen kann. Und die gehen so weit, dass die ihnen komplette schlüsselfertige Lösungen anbieten. Nun ist es aber gar nicht so einfach, massenhaft fremde Rechner mit Schadprogrammen zu infizieren. Dazu müssen entweder die Anwender sehr leichtsinnig sein und etwa Anhänge obskurer E-Mails anklicken, oder die bösartige Software muss Sicherheitslücken im Betriebssystem, dem Browser oder anderen Anwendungsprogrammen ausnutzen, sodass der Surfer seinen PC beispielsweise schon dadurch infiziert, dass er eine bestimmte Website aufruft. Ausnutzen heißt auf Englisch to exploit. Ein Exploit ist demnach eine technische Anweisung, wie sich eine Sicherheitslücke ausnutzen lässt. Exploits werden ebenfalls im Internet gehandelt und somit die ganze Palette, beginnend von infizierten Rechnern über Programme, die sie infizieren, bis hin zu Informationen, die es ermöglichen, solche Programme überhaupt erst zu schreiben. Tatsächlich entwickelt sich für solche Exploits ein regelrechter Markt. Es gibt da zum einen natürlich einen Schwarzmarkt, also zum Beispiel Internet Explorer, ein Loch im Internet Explorer, das noch niemand kennt, was nur irgendeiner gefunden hat. Mit dem kann er möglicherweise auf dem Schwarzmarkt bis zu $100,000 erzielen. Es gibt mittlerweile auch Versuche, das Ganze etwas zu legalisieren. Security-Firmen, die haben so, ich nenne es mal Kopfgeld-Programme für Software-Schwachstellen aufgelegt. Die Preise sind natürlich deutlich niedriger, liegen bei einigen 1.000 Euro. Die Sicherheitsfirmen versprechen sich natürlich davon, dass sie dann entsprechenden Schutz in ihre Produkte einbauen und damit Kunden dann einen exklusiven Schutz versprechen können. Und dann gibt es da noch die Trojaner, die haben sich mittlerweile zur am weitesten verbreiteten Schadsoftware entwickelt. Christoph Hardy vom Antivirensoftwarehaus Sophos. Trojaner ist einfach ein Programm, hat sich einfach nach dem trojanischen Pferd so benannt, dass ihn Informationen auf den Rechner ausspioniert. Das heißt, da ist also jemand, der ist an Passwörtern oder an Zugangsdaten von ihnen interessiert. Trojaner haben immer die Aufgabe, dass sie nach Daten suchen, nach Informationen suchen und die an eine bestimmte Adresse weiterleiten. Trojaner sind charakteristisch für die aktuelle Szene der Virenschreiber. Sie liefern unmittelbar, worauf heutige Hacker aus sind. Wertvolle Daten. Denn in der Informationsgesellschaft sind Daten Geld. Trojaner spionieren Online-Konten aus und Passwörter für Internetbörsen, Bezahlsysteme und Webshops. Stefan Grosse zur sich verändernden Hackerszene. Er ist im Bundesinnenministerium für die Sicherheit der Datenkommunikation zuständig. Was sich geändert hat in letzter Zeit, ist die Qualität dieser Angriffe. Die Angriffe gehen in der Regel zielgerichteter als vor einiger Zeit noch vor. Sie verbreiten sich unglaublich zügig, sind häufig schon kurze Zeit nach Bekanntwerden von Schwachstellen in Produkten da. Der Hintergrund ist relativ einfach zu erklären, waren es vor einigen Jahren im Wesentlichen Script-Kiddies und Hacker, die versucht haben, Anerkennung in der Szene zu bekommen. So sehen wir heute im Bereich der organisierten Kriminalität, der internationalen Banden, Angriffe auf Computernetzwerke, die einfach diese Verschärfung der Angriffe und der Bedrohungslage mit sich bringen. Professioneller ist die Hackerszene geworden und damit auch skrupelloser, effizienter und schneller. Noch vor wenigen Jahren haben die Softwarehäuser Schwachstellen in ihren Programmen meist selbst entdeckt. Dann lieferten sie Patches aus, kleine Softwareflicken, die das Problem behoben. Und erst danach, nachdem das bereits behobene Problem öffentlich bekannt war, entwickelten Hacker Exploits, die zeigten, wie sich eine Schwachstelle ausnutzen lässt, und die entsprechenden Schadprogramme dazu. Gefährdet dadurch waren nur Anwender, die ihren Rechner noch nicht gepatcht hatten. Das hat sich inzwischen geändert, sagt Armin Barnitzke. Mittlerweile hat sich dieser Zeitraum von der Entdeckung einer Schwachstelle bis zum Exploit deutlich verkürzt. Insbesondere auch in den Webbrowsern sind immer wieder Löcher drin, die bereits ausgenutzt werden, und es gibt aber noch gar keinen Bugfix, kein Softwarepflaster dafür, die das ganze Ding wieder dicht macht. Da hat man eigentlich relativ wenig Chancen, sich dagegen zu schützen. Von Zero-Day-Exploits spricht man in solchen Fällen. Kein Tag Zeit für die Anwender zu reagieren, null Chance gegen die Hacker. Und nicht nur schneller sind die Hacker geworden, sie gehen auch zielgenauer vor. Die Ära von Massenmails wie jenen, die den I-Love-You-Wurm enthielten, sei vorbei, sagen IT-Sicherheitsdienstleister unisono. Hacker entwickeln vielmehr heute Schadprogramme, die ganz individuell auf lohnende Opfer zugeschnitten sind. Firmen beispielsweise, die über geldwerte Informationen verfügen. Das können Konstruktionsunterlagen von Automobilkonzernen sein oder Finanzdaten von Geld. Häusern. Auf derartige spezialisierte Schädlinge seien die IT-Sicherheitsunternehmen nicht eingerichtet, sagt Rolf Schulz. Das Problem ist, dass ein Antivirushersteller im Grunde genommen Muster braucht und das passiert durch eine hohe Verbreitung. Ist so ein Schadprogramm jetzt in einer sehr geringen Verbreitung und vor allen Dingen sehr still, dauert es relativ lange, bis entsprechende Muster nach draußen kommen und an die Antivirusindustrie. Ein immer rasanter werdender Wettlauf zwischen Hackern und den Sicherheitsexperten der Unternehmen hat sich entwickelt. Und dabei geht es nicht nur darum, möglichst schnell die Sicherheitslücken in den Programmen der einen Seite zu entdecken, beziehungsweise die Schadsoftware der anderen, die versucht, jene auszunutzen. Auch technisch rüsten beide Seiten auf. Auf leistungsfähigere Schutzsoftware reagieren die Hacker mit neuartigen Schadprogrammen, die von heute handelsüblich Antivirenscannern nicht entdeckt werden, weil sie das Betriebssystem des Rechners manipulieren. Von Rootkits spricht man in solchen Fällen. Vanya Schweizer von Sophos. Diese Technik verändert die Ausgabefunktionen des Betriebssystems, sodass es so aussieht, als sei beispielsweise die Datei mit dem Virus überhaupt nicht vorhanden. Und neue Gefahren ziehen auf. Derzeit begeistert die Virtualisierungstechnik die IT-Branche. Die soll Computer effizienter auslasten und damit den Stromverbrauch, die Anschaffungskosten für einen Rechnerpark und den Personalaufwand für dessen Betrieb senken. Virtualisierung ermöglicht es, auf einem Computer mehrere Betriebssysteme gleichzeitig laufen zu lassen. Die neuesten PC-Prozessoren der führenden Hersteller Intel und AMD etwa erlauben das. Don Byrne ist bei Intel intern für Sicherheitsfragen zuständig. Er räumt ein, dass die Virtualisierung auch Risiken mit sich bringt. Jede neue technische Möglichkeit stellt zugleich auch eine Gefahr dar. Und aus Erfahrung wissen wir, dass die Leute, die Schadprogramme entwickeln, ziemlich clever sind. Die Virtualisierung bewirkt, dass aus einem Computer quasi viele werden. Die Rechenkapazitäten eines PCs werden unter mehreren rein logischen Computern aufgeteilt. Was aber, wenn Schadsoftware so programmiert wird, dass es sich einen eigenen derartig virtuellen Computer auf einem bestehenden System einrichtet? Armin Barnitzke sieht es so. Wenn ein Rootkit solche Virtualisierungsfunktionen nutzt, ist es möglich, dass sich die Schadsoftware praktisch eine Art doppelten Boden unter das Betriebssystem klemmt und den eigentlichen ursprünglichen PC, Betriebssystem samt Anwendungen wie Antivirensoftware etc. in ein eigenes kleines Zimmerchen sperrt und dann aber im Grunde genommen den Rest des Hauses unter seiner Kontrolle hat und in den anderen Zimmern treiben kann, was es will. Und die Antivirensoftware, die auf dem PC läuft, merkt davon gar nichts, weil das Rootkit sich ja im Grunde genommen untergeschoben hat und rein technisch lässt sich sowas dann auch erkennen, aber das ist so aufwendig, dass normale Anwender da sicherlich keine Chance haben, ein solches Virtualisierungs-Rootkit wirklich mal zu entdecken. Trotz theoretisch möglicher virtueller Virencomputer und trotz Rootkits allerdings sind sich Experten darüber einig, dass der Masse der Gefährdungen relativ einfach begegnet werden kann. Man muss halt aufpassen. Bruce Schneier, einer der weltweit renommiertesten IT-Sicherheitsfachleute, meint denn auch, dass das größte Risiko nicht im Computer steckt, sondern davor sitzt. The most dangerous risk is invariably the users. Die größte Gefahr stellen stets die Anwender dar, ob sie auf Mail-Anhänge klicken, was sie nicht sollten, ob sie zu einfache Passwörter benutzen oder ob sie sich hereinlegen lassen. Sie sind der schwächste Punkt in der Computersicherheit. Das waren sie viele Jahre lang und das werden sie noch viele Jahre lang sein. Und Christoph Hardy formuliert die praktischen Konsequenzen aus diesem Verdikt. Also eine gesunde Portion Misstrauen ist eigentlich jedem User anzuraten. Man muss nicht jede E-Mail öffnen, die einem völlig unbekannt vorkommt. Man muss auch nicht eine E-Mail öffnen, bei der man denkt, dieser Anhang könnte irgendwie verdächtig sein. Marco, der Schüler aus Filderstadt wiederum, hat die gängigen Sicherheitsregeln längst intus. Eine Handvoll sind's. Die schützen ihn längst nicht vor allen Risiken der Computerei, wie das Schadprogramm auf seinem PC zeigt. Aber in den allermeisten Fällen halten ihm ein paar schlichte Sicherheitsvorkehrungen das digitale Ungeziefer vom Hals. Ich benutze ein Antivirenprogramm und dazu noch eine Firewall. Und ich lade mir alle neuen Updates herunter. Außerdem logge ich mich nicht als Administrator ein, sondern bloß als Benutzer, weil ich so eingeschränkte Rechte habe. Und falls ich mir irgendwie doch Malware auf den PC laden sollte, bin ich auf der sicheren Seite, weil ich so sicher sein kann, dass das Programm nicht auf alles Zugriff hat. Allerdings werden diese grundlegenden Sicherheitsregeln längst nicht von allen Computernutzern befolgt. Es gibt zum Beispiel Untersuchungen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, die zeigen, dass etwa ein Viertel aller Internetserver sich immer noch ohne Virenschutz im Internet bewegen und dass nur ungefähr die Hälfte aller Privatanwender eine Personal Firewall installiert hat. Die Schäden, die Viren, Würmer und Trojaner anrichten, sind immens. Ob es ein paar Milliarden sind oder vielleicht sogar mehrere hundert Milliarden, weiß allerdings niemand mit Sicherheit zu sagen. Einzelne Fälle sind bekannt geworden, wo Kreditkarteninformationen im großen Stil ausspioniert oder zentrale Internetrechner über längere Zeit lahmgelegt wurden. Die größten Schäden aber dürften bei Wirtschaftsunternehmen, insbesondere bei Finanzdienstleistern, entstanden sein, die jedoch hüllen sich in Schweigen. Denn Sicherheitslücken zuzugestehen wäre gerade für Geldhäuser äußerst geschäftsschädigend. Klaus-Peter Kosakowski von FIRST, dem internationalen Dachverband der Computernotfalldienste, beobachtet denn auch eine Art Schweigespirale bei den Opfern von Hackerattacken. Wenn ich Sie auf einen großen populären Hack der Vergangenheit anspreche, wo Industrieunternehmen sehr stark betroffen waren, dann werden Sie als Journalist wahrscheinlich recherchieren und werden 3, 4, 5 große Fälle finden, die immer wieder genannt werden. Und diese Fälle werden nicht deswegen immer wieder genannt, weil sie so besonders waren, sondern weil es wenige Fälle gibt, die überhaupt publik geworden sind. Das heißt, wenn einer mal publik geworden ist, ist man für die 20 Jahre verbrannt. Deswegen möchte keiner irgendetwas sagen, was gegen ihn verwendet werden kann. So viel allerdings kann man mit Sicherheit sagen, die Zeiten der Spaßviren, wie jenem, den Rich Skrenta programmiert hat, sind längst vorbei. Die Hackerszene ist Teil des kriminellen Milieus geworden und so trifft man denn auch noch selten auf Viren wie den Mr. Hamsey, ein Schädling, der noch ein wenig an die digitale Spaßguerilla der Anfangsjahre erinnerte. Gesprochen hat er und seine Opfer aufgefordert, in die Türkei zu reisen. Und verabschiedet hat er sich dann mit Gülle Gülle. How are you? I am back. My name is Mr. Hamsey. I am seeing you. Ha ha ha ha ha. You must come to Turkey. I am cleaning your computer. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gülle, Gülle.